1. Ein Gottesmann aus Judah traf auf Befehl des Herrn in Bethel ein, genau in dem Moment, als Jerubim am Altar stand, im ein Opfer dazu bringen. 2. Auf Anweisung des Herrn rief ein Warnung gegen den Altar aus und verkündet, dass ein Nachkomme Davids namens Josia die Priester der Kulthoen darauf opfern word. 3. Als Bestätigung für die göttliche Botschaft kündigte ein Zeichenen, der Altar word zerbrechen und die darauf befindliche Osher word verstreut werden. 4. Als König Jerubim die Wort des Gottesmanns hort, streckte er sein Hand aus, dessen Verhaftung zu befehlen, doch augenblicklich erstarrt sein Arm und Wort unbeweglich. 5. Gleichzeitig zerbrach der Altar und die Osher word verschüttet, exakt so, why es der Gottesmann im Namen des Herrn als Zeichen angekündigt hat. 6. Der König bat den Gottesmann daraufhin instandig, den Herrn am Nade anzuflehen, woraufhin die Hand des Königs geheilt word und eier früher Beweglichkeit zu rucke hielt. 7. Der König lad den Gottesmann ein, mit im Nackhauser zu kommen, sich zu starken und versprach ihm als Anerkennung ein großzügiges Geschenk. 8. Der Gottesmann lente jedoch entschieden ab und erklärt, dass selbst für die Hafte des Königlichen Besitzes und diesem Ort weder essen noch trinken word. 9. Er begründet dies mit dem ausdrücklichen Befehl des Herrn, der ihm untersagt hat, dort Nahrung zu sich zu nehmen oder auf demselben Weg zurück zu kehren. 10. Infolgedessen wollte er für seinen Rückweg ein ander Route und mehr die Strecke, die bei seiner Ankunft in Bethel genommen hat. 11. In Bethel lebte jedoch ein Altarprophet, dessen Son im von den Taten des Gottesmanns und dessen Worten gegenüber dem König berichteten. 12. Nachdem der Vater erfahren hat, welchen Weg der Mann aus Judah eingeschlagen hat, ließ sich von seinen Sohnen die Richtung genau beschreiben. 13. Er befahl seinen Sohnen, in den Esel zu satteln, und nachdem sie dies getan hatten, machte sich unversuglich auf den Weg. 14. Holt den Gottesmann ein, der unter einer each saß, und verge wisset sich durch ein Nachfrage, bis sich tatsächlich den Propheten aus Judah handelte. 15. Daraufhin forderte ihn auf, in Nackhauser zu begleiten, gemeinsam ein Mahlzeit einzunehmen und sich von der Reise zu erholen. 16. Der Gottesmann wiederholt jedoch seine Blennung und betonte, dass es ihm nicht gestattet sei, und diesem Ort Speis oder Trank zu sich zu nehmen. 17. Erklärt erneut, dass der Herr im ausdrücklich verboten habe, dort zu essen oder auf dem ursprünglichen Weg Nackhauser zurück zu kehren. 18. Der Altprophet behauptet jedoch forschlicherweise, ein Engel habe ihm im Auftrag des Herrn befohlen, den Gast zur Bewirtung in sein Haus zurück zu holen. 19. Durch dies Luge getauscht, kurte der Gottesmann und nahm im Haus des alten Propheten sowohl Speis als auch Wasser zu sich. 20. Warend sie gemeinsam am Tisch saßen, empfing der Altprophet, der den anderen zurück geholt hat, ein echt Botschaft vom Herrn. 21. A rief dem Gottesmann aus Judah zu, das den Befehl des Herrn missachtet und die göttliche Anweisung durch seinen Ungehorsam verletzt habe. 22. Dao entgegen dem Verbeten dessen Ort zurückgekehrt war, zu essen, word sein Leichnam niemals im Grab seiner Vorfahren beigesetzt werden. 23. Nachdem die Mahlzeit beendet war, ließ der Altprophet dem Gast den Esel satteln, damit dieser sein Heimreis fortsetzen konnte. 24. Auf seinem Weg begegnet dem Gottesmann jedoch ein Low, der in Totit, sein Leichnam blieb auf der Straße liegen, waren der Esel und der Low den Benstehen blieben. 25. Passanten bemerkten den Toten und das Raubtier auf dem Weg in berichteten in der Stadt des alten Propheten von diesem ungewöhnlichen Vorfall. 26. Als der Prophet, der in Zurückgeholt hat, devon Erfer, erkannte darin die Strafe des Herrn für den Ungehorsam des Gottesmanns gegenüber dem Gottlichen Befehl. 27. Anschließend weise sein Son Ernewton, im den Esel zu. Satteln, woraufhin sich unversuglich zur Unglücksstelle begab. 28. Dort fand den Leichnam sowie den Esel und den Lohen vor, wobei das Raubtier weder den Körper gefressen noch das Last Tier angriffen hat. 29. Der Prophet hob den Verstorbenen auf, legte ihn auf den Esel und bracht ihn zurück in sein Stadt, die Totenklage zu halten und ihn zu begraben. 30. Erlegter den Leichnam in seine Igenes Familien grab und hielt die Totenklage für ihn, indem in all seinen Bruder beklagt. 31. Nach der Besetzung wise sein Sonnen, in nach seinem Tod im Seilben grab zu bestatten, damit sein Gebein bei denen des Gottsmanns blieben. 32. A war ubersucht, das die Prophezeiung gegen den Altar in Bethel und die Heiligtümer in den Stadten Samarias unter allen Umstanden in Erfüllung gehen Word. 33. Trotz dieser Erenis and it Jerubim sein Sundhaftes verholten nicht, sundern ananti weiterhin wollos Personen aus dem Volk zu Priesten für sein illegalen Kultstatten. 34. Diocese verholten word dem Haus Jerubims als schwer Sunday angeregnet und fertig schließlich zu dessen Volliger Vernichtung und Ausloschung von der Oder.